WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Und der erste Anrufer heißt Damian, 30 Jahre alt. Guten Morgen, Damian. Ja, guten Morgen, Domian. Damian bei Domian, das ist schön. Ja, ne? Mein Lieber, weswegen rufst du an? Ja, wie soll ich denn anfangen? Und zwar ist vor anderthalb Jahren circa was richtig Doofes passiert, also richtig dramatisch, sag ich mal. Ich und meine Freundin und mein Kind sind aus der Wohnung geklagt worden. So. Mhm. Warum? Ja, das Doofe ist halt, dass ich halt zu der Zeitpunkt so einen Ego-Trip hatte. Ich will nochmal vorab sagen, dass ich halt einen Schuh-Tick habe, also ich sammle Sneaker, habe auch ziemlich viele. Du hast einen Schuh-Tick? Ja, einen Schuh-Tick. Ich sammle Sneaker. Wie viel hast du denn? Ich habe jetzt roundabout 480. Boah. Ja. Bist ja wie eine Frau. Bitte? Bist ja wie eine Frau. Ja, komme ich mir auch manchmal vor, ja. 400 Paar Schuhe, also du hast nur Sneakers? Ja, genau. Die ziehst du doch gar nicht alle an, das kann man ja gar nicht anziehen. Nee, das kann man nicht. Und ich versuche auch ein bisschen was loszuwerden, aber es sammelt sich halt immer hinten kommt immer was wieder rein und somit habe ich auch nicht so wirklich viel Rauswurf, sag ich mal, ja. Kaufst du, bist du verrückt auch auf andere Schuhe, auf Lederschuhe oder? Nee, nur Sneaker. Nur diese schönen Sportschuhe. Okay. Ja. Und das war halt irgendwie doch das Verhängnisvolle und Also kurz und knapp, ich habe halt Mietschuhen gemacht und habe das dann halt meiner Freundin nicht mitgeteilt. Ach, und so ging Monat für Monat ist dann vergangen und ich habe halt immer meine Schuhe gesammelt und habe auch noch Drogen genommen, also gekifft und sowas. Und habe mich halt mit dieser ganzen Thematik und sowas nicht auseinandergesetzt und habe die Briefe nicht aufgemacht und halt Briefe verheimlicht. Ja, und somit standen die dann halt irgendwann mal, also Gerichtsvollzieher, die Polizei. Ach du lieber Gott, also ich fasse mal zusammen und hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Du hast, die Wohnung lief über dich? Ja, die lief über meine Freundin. Ich war halt, die war halt Hauptmieter, ich war halt der Nebenmieter. Aber du warst verantwortlich für die Überweisung des Geldes, oder wie? Ja, klar, ja, das war ich. Und du hast die Miete nicht gezahlt, weil du das Geld irgendwie anders verballert genau, hast? Genau, ich habe das verballert zur Schuhe. Und hast deine Freundin nichts davon gesagt und dann haben sie so viel Mietschulden aufgestaut, dass genau, der Gerichtsvollzieher kam und die aus der Wohnung letztendlich raus musstet. Genau, und meine Tochter hat letztendlich auch alles mitbekommen. Sie war halt zu der Zeit zwei Jahre alt. Ja. Hat jetzt, ich denke mal, nicht so viel mitbekommen. Sie war halt in der Zeit, ja, als sie bei den Nachbarn untergekommen, kurze Zeit, bis sie halt die Wohnung geräumt haben. Wo, aber jetzt erzähl erstmal, wie hat denn deine Freundin darauf reagiert? Die muss doch aus allen Wolken gefallen sein. Ja, na klar ist sie aus allen Wolken gefallen. Ich war zu der Zeit gerade arbeiten und sie rief mich an und meinte, Damian, komm mal schnell her und hier sind Leute und ich weiß gar nicht, wer das ist. Das hier ist ein Gerichtsvollzieher, Polizei und der Räumungsdienst halt hier die Leute, also die, Na gut, aber irgendwann hat sie kapiert, um was es ging. Und wie hat sie denn dann auf dich reagiert, als sie kapiert hat, was da los ist? Erstmal war sie halt geschockt, wusste halt nicht. Und im Nachhinein wurde daraus eine Verachtung, ne? Ist ja klar. Eine Verachtung und habt ihr euch getrennt? Ja, klar. Deshalb? Ja, auch. Ja, klar. Nochmal so, du warst zu der Zeit, hattest du einen Job, wie du gerade gesagt hast. Ja, genau. Was hast du gemacht beruflich? Ich bin Schuhverkäufer, arbeite bei Footlocker. Also du bist ja noch Schuhverkäufer. Ja, das ist ja noch das Doofe. So, ich habe das Laster irgendwie noch beibehalten. Ich habe es jetzt versucht, den ganzen Schuhwahnsinn zu minimieren. Aber wenn man Schuhverkäufer ist, das heißt, du bekommst doch wahrscheinlich die Dinger dann relativ günstig. Ja, ich krieg dann Angestelltenrabatt von 5%, das ist ja fast in überall so. Aber man kann doch nicht so viel Geld für nur für dann für ja, Schuhe. Du hast ich hab da ein paar extravagante Schuhe und ein bisschen teurere Modelle, die es halt so nicht oft gibt auf der Welt. Es sind nur limitierte Auflagen. Und ja, im Einkauf, also wenn man sie sozusagen neu kauft, wenn sie rauskommen. Über welchen Zeitraum hast du denn diese Schuhe gekauft? Ich sammle die jetzt schon seit 15 Jahren. Naja, ich frage deshalb, weil du hattest ja nun auch ein Einkommen als Verkäufer. Ja, und aber es hat ja nicht gereicht. Es hat definitiv nicht gereicht. Und du hast auch noch Geld für Drogen ausgegeben? Ja, nebenbei auch noch. Welche, du hast gerade gesagt, für Gras und was noch? Ja. Nur. Nur Gras? Ja. Okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer, als hättest du jetzt für Kokain. Ja, es ist nicht wahnsinnig teuer, aber es summiert sich halt, wenn ich täglich für 20 bis 30 Euro verrauche, und dann kannst du es ja hochrechnen, mal 7. Hat deine Freundin das nicht mitbekommen, dass du da doch eher... Ja, doch, sie wusste das schon, hat es toleriert. Die Sache ist, dass ich noch ihre Bankkarte hatte. Mensch, es wird ja immer doller. Das wird immer doller, ja. Das ist dann halt, als es auf den Fugen geraten ist, ist alles dann rausgekommen, Bombe ist halt geplatzt und... Du hattest ihre Bankkarte und hast jetzt auf ja, ich habe auch ihr Geld verfügt. Wie viel Geld hast du von ihrem Geld ausgegeben? Kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Müssten 200 bis 300 Euro noch zusätzlich gewesen sein. Na gut, das geht ja dann. Ja. So, wie ist das Verhältnis heute zu deiner Ex? Angespannt bis, naja, sagen wir mal so, das Nötigste bereden, was meine Tochter angeht, und zwischenmenschliche Sachen relativ wenig. Und das Verhältnis zu dem Kind? Ein super Verhältnis. Ich bin halt jeden Tag bei ihr quasi. Ich bringe sie in die Kita und hole sie auch ab, weil du bist Mama geht da halt arbeiten und noch zwischenzeitlich zur Schule. Ach so. Also noch. Und wo wohnst du im Moment? Ich wohne jetzt alleine. Du hast eine eigene Wohnung? Ja. Ja. Und da hatten sich ja nur Schulden aufgetürmt, wie du gerade gesagt hast. Ja, da hatten sich ja nicht nur die Mietschulden aufgetürmt, da gab es noch andere Sachen. Wie sieht das? Sag ich mal, Altlasten. Ja, insgesamt, sag mal eine Zahl, wie viel hast du da damals auf dem Puckel gehabt? 15.000. Und wie viel heute noch? Jetzt davon sind noch die Hälfte übrig. Das heißt, du zahlst das immer so peu à peu ab? Ja, genau. So halt, wie es halt geht. War das denn damals, nachdem deine Freundin das kapiert hat, sofort für sie klar, dass sie sich trennen wird von dir? In Prozent waren das zu 100%. Mhm. Kannst du das verstehen? Ja, na klar, ich kann das voll nachvollziehen. Jetzt auf jeden Fall, damals gar nicht. Wie? Weil ich dann halt in meinem Rausch war und ich habe dann jeden Tag mir irgendwie 2-3 Schuhe kommen lassen. Na gut, während der Phase des Kaufens, aber als es dann aufgeflogen war, konntest du es auch nicht nachvollziehen? Nee, weil ich dann halt so auch im Schock war, ne? Natürlich, ja. Jetzt langsam realisiert man das und man denkt nochmal nach, lässt das Revue passieren und fällt sich an den Kopf. Und hast du dich mal denn wenigstens oder dann zumindest später bei deiner Freundin entschuldigt? Ja, na klar. Mhm. Ja. Aber sowas kann man ja auch nicht entschuldigen, ne? Nee, natürlich nicht. Ich kann irgendwie Reue zeigen. Ja, das finde ich schon. Das sollte man schon machen. Man kann das nicht. Aber Mensch, mehr kann ich da jetzt auch nicht tun, ne? Was hast du aus dieser Sache gelernt? Was ich aus dieser Sache gelernt habe? Ja, ich müsste erstmal Rücksicht auf andere Menschen nehmen, bevor ich meine in den Vordergrund schraube. Und finde ich einen guten Vorsatz. Vor allen Dingen sollte man dann auch die Leute, die man liebt, mit einbeziehen so in sein Leben. Und das hast du ja nicht getan. Nee, habe ich zu der Zeit nicht getan. Nee. Aber diese vielen Schuhe, die müssen doch dann, ihr hattet ja die gemeinsame Wohnung, die haben doch dann in der gemeinsamen Wohnung rumgestanden. Ich hatte ein Lager. Du hattest ich musste mir extra ein Lager anbieten. Das gibt's doch nicht. Ja. Du hattest extra ein, wo kriegt man ein Lager für seine privaten Schuhe? Ja, zum Beispiel lagerbox.de. Ach, sowas. Sowas, ja. Da kann man sich halt die Lager hier irgendwo in einem... Das ist ja völlig absurd. Und wie oft bist du dann zu diesem Lager gegangen und hast dir deine Schuhe angeguckt? Ich war zweimal jeden zweiten Tag da und habe sozusagen die durchgezählt und geguckt, wie viel... Es ist ja purer Irrsinn und geht hin in einen wirklichen Fetischismus. Ja. Hat das auch irgendeine Form, was sexuell ist? Nee, leider nicht. Also nicht leider, sondern also ich finde sie einfach nur geil, sage ich mal so, wie sie am Fuß sind. Und die dir am besten gefallen haben von denen, oder die vielleicht sogar am teuersten waren, hast du die denn auch mal ab und zu angezogen? Kaum, weil die halt, ne, das wäre dann eine Wertminderung dann gewesen, weil du musst dir mal so vorstellen, wenn die rauskommen, sage ich mal, zum Erscheinungstag kosten sie halt Bruchteil, sage ich mal, 190 Euro oder 120, und wenn die dann, sag ich mal, diese limitierte Stückzahl aufgekauft wurde, sind die dann eine Woche später so 7.000 bis 8.000 Euro wert. Wann und wie hast du dieses Lager aufgelöst? Ich hab's nicht aufgelöst. Du hast es nicht aufgelöst? Nein, ich hab's teilweise aufgelöst. Ja, Mensch, hättest du doch mit einem Schlag ganz viel Schulden begleichen. Ich weiß, ich hätte das, ja, aber das ist, da liegt irgendwo Herzblut dran, und ich hab mir so gedacht, ich verkaufe die nicht, sondern ich trage die Schulden langsam ab. Das ist schon verrückt, Damian. Ich könnte das machen, aber dann... Hast du denn jetzt wenigstens die Schuhe in deine Wohnung geholt? Teilweise. Jetzt wohnst du ich alleine? Ich habe auch wirklich, ehrlich gesagt, überlegt, die auch zu 50% zu versteigern oder zu verkaufen. Kaufst du denn immer noch neue Schuhe ein? Nein. Na, das heißt für mich jetzt ja. Ja. Aber ja, nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Das heißt, ich meine, weißt du, dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Wenn dein Leben sonst normal läuft, dann ist das ein völlig beklopptes Hobby. Aber naja, okay, viele Leute haben bekloppte Hobbys. Ja. Aber du darfst dich nicht verschulden und darfst nicht andere Leute belügen und so weiter. Sind wir uns ja einig. Ja. Ja. Mensch, Damian, dann wünsche ich dir, dass du wirklich eine gute Lehre daraus ziehst. Ja. Ich wünsche dir, dass du schnell aus den Schulden rauskommst. Ja, danke schön. Und hast du wieder eine neue Freundin? Nein, noch nicht. Nein. Und ich denke mal, das wird nicht so schnell klappen. Naja, du lernst ja viele Leute kennen im Geschäft. Ja, ich hab jetzt mal ein bisschen mit mir zu hapern halt, ne? Ja, verstehe. Ja. Also, ich wünsche viel Glück und alles Gute. Ja, ich danke dir. Gerne. Und, ich finde deine Sendung super toll, super klasse. Danke, Damian. Und dein Team auch eine schöne Grüße. Dankeschön. Alles super. Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Geht mir ganz komisch von Lippen, jemanden mit als Damian anzusprechen. Da denke ich mir, ich spreche mit mir selber. Nun denn, ist ja auch nicht ein so üblicher Vorname, Damian. Daniela, 37. Guten Morgen, Daniela. Ja, guten Morgen. Hallo, Daniela. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Weswegen rufst du an? Ja, mir hat mein Freund, also mit dem ich jetzt gerade wieder zusammengekommen bin, erzählt, dass er HIV-positiv ist seit 22 Jahren. Hat er dir erzählt? Ja. Du klingst so ein bisschen seltsam. Kannst du vielleicht den Hörer irgendwie anders halten? Oder? Ja, ich versuche. Also ihr seid 22 Jahre zusammen? Nein, wir waren nicht 22 Jahre zusammen. Nee, das wir wird waren, ja auch nicht gehen. Nein. Wir waren jetzt, das würde schon uns gehen. Ja, würde schon, ja, geht. Ja, es geht nicht. Nein, wir sind jetzt seit knapp 6 Monaten wieder zusammen, hatten zwar 2 Monate Pause. Mhm. Und wir waren vor vier Jahren schon mal zusammen. Mhm. Und jetzt hat er mir halt erzählt von wegen, er wäre HIV-positiv. Und er wusste das schon seit 22 Jahren. Ah, siehste, ich habe das gerade nicht richtig verstanden mit den 22 Jahren. Wie alt ist er? Er ist 40. Wie hast du darauf reagiert, als er dir das erzählt hat? Ich habe ihn rausgeschmissen. Warum? Warum? Hm? Weil ich schockiert war. Hattet ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja. Ihr hattet ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja. Und er wusste. Dann hätte ich ihn auch rausgeschmissen, muss ich dir sagen. Das finde ich unverantwortlich. Wie kann er denn sowas machen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Hat er dir erzählt, wie er sich wahrscheinlich angesteckt hat? Nein, er hatte als Kind wohl Bluttransfusionen und hier und da irgendwie, aber vor 22 Jahren hat er auch schon Sex gehabt irgendwie und sowas kann er mir nicht erzählen. Irgendwie. Das ist, er kann mir auch nicht erzählen, er hat gesagt irgendwie, es würde nur über Blut übertragen werden oder wenn man sich kneift irgendwie so und das kann nicht sein. Mit 40 Jahren weiß ich und ich weiß auch vorher, dass das auch über Sex übertragen wird irgendwie und das kann ich nicht machen, Jahre über. Hm. Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er wollte dir weismachen, dass man das nicht über Sex. Nein, nein, nein, nein. Nur über Blut und Er hat mir gesagt, irgendwie hat mir eine Haut geknitten und hat gesagt, ja, darüber könnte man das. Ist er nur bei Trost? Der Kerl ist 40 Jahre alt. Ich glaube, der ist ein bisschen durchgeknallt. Ich habe keine Ahnung irgendwie. Ja, nimmst du dem das ab oder ist das eine Show? Ich weiß es nicht, das ist das Ding. Also wir hören ja in der HIV-AIDS-Aufklärung seit 20 Jahren oder noch länger nichts anderes als das. Ja. Dann kann der dir nicht sagen. Aber das Witzige ist, ich habe jemanden angerufen von einer Beratung irgendwie, der wusste das selber nicht, der musste das selber erstmal nachlesen. Du hast jemanden von der Beratung angerufen? Von der AIDS-Beratung? Nein, von einer seelischen Beratung irgendwie, weil ich damit erstmal in dem Moment nicht klargekommen bin. Von der evangelischen Beratung? Von der Lebensberatung und der musste das erstmal selber nachlesen. Ja, das ist auch ein Skandal. Das ist auch ein Skandal. Na okay, du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid und ich hoffe ganz die meisten anderen Menschen auch, dass es sich eben durch Sex, ungeschützten Sex sich auch überträgt oder am häufigsten überträgt. Aber wie soll ich jetzt damit umgehen irgendwie? Ich muss mich jetzt testen lassen irgendwie. Er stellt sowas im Raum irgendwie und entweder hat er die Wahrheit gesagt oder nicht und kann mich dazu zwingen, dass ich keinen Sex mehr habe mit anderen Männern oder was will er? Du hältst es für möglich, dass er nicht die Wahrheit sagt? Ich weiß es nicht. Ja, aber warum sollte jemand das sagen? Damit du keinen anderen Sex mit anderen Männern hast? Ja, vielleicht versuche ich mich selber zu beruhigen. Das ist ja absurd alles. Ja, natürlich musst du jetzt zum Arzt gehen und einen Test machen. Ja, aber vielleicht versuche ich mich ja nur selber zu beruhigen. Ich weiß es nicht. Aber naja, zu einem Arzt zu gehen, hat mit Selbstberuhigung nichts zu tun. Zunächst, das macht man in so einem Fall. Ja, natürlich, aber das kann ich erst in zwei, drei Wochen. Warum? Ja, weil das jetzt noch nichts bringt, weil wir jetzt gerade erst, weil wir Sex gehabt haben und jetzt kann man das noch nicht nachvollziehen. Aber ihr hattet doch früher wahrscheinlich auch schon ungeschützten Sex. Ja, was der Mann nachgelesen hat, ist irgendwie, ja, er hat sich das aus dem Internet rausgezogen. Es kann sein, dass der Virus mal da ist irgendwie und dann auch wieder nicht. Naja, oder dass er dann später irgendwie erst auftritt. Ja, ja. Also, jetzt gehst du mal schön nächste Woche zu deinem Arzt, erzählst ihm die Geschichte und dann wird er dich fachkundig beraten. Das ist jetzt das Erste, was du machen solltest. Ja. So. Was ich jetzt viel wichtiger oder genauso wichtig finde, ist, wie verhältst du dich gegenüber diesem Mann weiter? Da ist ja nur. Also erstmal sollte mir, glaube ich, nicht über den Weg laufen. Ja, so lustig finde ich das nicht. Nee, ich auch nicht. Die Frage ist, Verzweiflung. Ja, verstehe. Warum hat er dir das eigentlich jetzt erzählt? Hat er das begründet? Er hat gesagt, er wäre sterbenskrank irgendwie, dann habe ich mit ihm geredet und habe zu ihm gesagt irgendwie, ja Mensch, ich habe auch Krebs gehabt irgendwie und Menschen in meiner Umgebung haben Krebs und irgendwann fing er an, ja von wegen, stand dann vor mir und sagte, ich habe HIV. Hör mal, oder ist er ein bisschen schräg drauf? Ich weiß es nicht, das ist ja das Thema. Ja, ein bisschen kennst du ihn ja schon. Also so ganz frisch ist die Verbindung ja nicht. Wie verhält er sich denn sonst so im Leben? Ist er auffällig? Ja, sehr auffällig. Aber ich finde es extrem, mir so eine Angst einzureden. Das würde für mich an deiner Stelle die ganze Beziehung in Frage stellen. Oder auf den Prüfstand stellen. Was ist das jetzt? Warum? Ich würde schon mich mit dem nochmal treffen. Warum hast du es gemacht? Die Frage möchte ich gerne mal beantwortet haben. Warum setzt du mich einem solchen Risiko aus und weist mich nicht frühzeitig ein? Und was soll das Ganze? Ja, aber das Problem ist, wenn es jetzt wirklich so ist. Wenn es wirklich so ist, dann? Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich so ist, dass er HIV-positiv ist. Oder was meinst du? Ja, dann habe ich Pech gehabt, ne? Arschkarte. Ich hoffe, dass du nicht Pech gehabt hast. Ist ja nicht sicher, dass du dich angesteckt hast. Deswegen sollst du ja zum Arzt gehen. Ja. So, und dann solltest du so schnell wie möglich vielleicht dann mit dem Knaben nochmal reden und dir überlegen, ob du mit dem überhaupt zusammenbleiben willst, wenn der so wirr ist. Nein, das ist erledigt. Wie, was ist erledigt? Du willst mit dem gar nicht mehr zusammen sein. Ich habe ihn jetzt rausgeschmissen, das reicht. Er ist auch aggressiv geworden mir gegenüber und wir hatten ja jetzt auch 8 Wochen Pause irgendwie und ich habe das gerade verstanden als eine impulsive Reaktion, aber noch nicht als endgültige Entscheidung für dich. Doch, okay, gut, dann müssen wir gar nicht weiterreden. Dann gibt's viel zu. Nein, aber es ist schlimm irgendwie, es kann doch nicht ein Mensch behaupten, irgendwie, ich bin HIV-positiv, was will er damit bezwecken? Entweder ist das wirklich oder nicht irgendwie. Ich habe ihn danach nochmal angerufen, habe ihn gefragt, ob das sein Ernst war. Und da hat er zu mir gesagt, ja, deswegen hatte ich ja so eine Hemmschwelle. Ja, dann wird es so sein. Und dann hat er aus Feigheit dir das nicht gesagt. Und jetzt ja, toll, aber dann ist doch nicht, wir waren zwischenzeitlich lange getrennt. Dann, er hatte Geschlechtsverkehr mit anderen, ich irgendwie und ja, hast du das ausgesprochen? Geschützt war oder nicht irgendwie, das ist doch dann Körperverletzung irgendwie, ja. Und von dem geht das dann aus irgendwie und die anderen Leute müssen doch auch kontaktiert werden, wenn das denn so sein sollte, dass er die Wahrheit sagt. Im Prinzip ja. Aber jetzt geht es erstmal um dich. Geh zum Arzt, lass dich testen, lass dich beraten und wir wollen hoffen, dass das alles gut gegangen ist. Und man kann nur an ihn appellieren, oder so müsstest du ihm sagen, dass er die anderen auch einweiht, wenn es andere Leute gibt, mit denen er ungeschützt ist. Nee, da ist das Gesundheitsamt dann für zuständig. Weil ich werde seinen Namen nennen. Doch. Ja, okay. Jetzt mal ein Schritt nach dem anderen. Jetzt gehst du erstmal zum Arzt und lässt dich testen. Und dann guckst du weiter. Ja, ich weiß nicht. Ich habe langsam das Gefühl irgendwie, dass ich mir er versucht mich zu veralbern irgendwie, dass er vor mir sitzt und sagt irgendwie, ich habe HIV irgendwie und alle spielen das runter, ja, lass dich erstmal testen und hier und da, ey, das alleine, dass so ein Mensch sowas sagt. Es spielt ja niemand runter, wenn man sagt, geh zum Arzt und lass dich erstmal testen. Da spielt das ja niemand runter. Ja, aber es kann doch nicht. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest ihn anzeigen, dass er sich fahrlässig verhalten hat anderen Menschen gegenüber. Ja, wenn es wirklich so ist, ja. Ja. Gut, das bleibt natürlich dir unbenommen. Ja, aber ich denke mir das doch nicht aus. Bitte? Ich denke mir das doch nicht aus. Was denkst du dir nicht aus? Dass er da vor mir sitzt und sagt, ich habe HIV. Davon gehe ich jetzt aus, sonst müssten wir uns nicht 10 Minuten unterhalten, wenn du dir das ausdenkst. Daniel, wir reden ein bisschen im Kreis, merkst du, ne? Jetzt, wie gesagt, ich sag's jetzt zum 5. Mal. Jetzt geh du erstmal zum Arzt und kümmere dich um deine Gesundheit. Bin ich mit der Situation, die Situation ist halt ein bisschen schwierig. Ja, natürlich ist die Situation schwierig und du bist auch verarscht worden von dem Typ. Wie du weiter vorgehst, ob du dich an die Behörden, an das Gesundheitsamt wenden möchtest oder an die Polizei oder wie auch immer, das sei dir unbenommen. Ich merke, das ist irgendwie sehr schwierig, unser Gespräch. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen und dann bekommst du noch eine gute Zusatzberatung im Hintergrund, okay? Ja, alles klar. Gut, Daniel. Danke. Tschüss, ciao. Haben wir jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet oder was war da? Was war da los? Sven ist 45. Guten Morgen, Sven. Moin, Jürgen. So. So, als allererstes wollte ich mich bedanken für das Autogramm, was du mir mal für meine Frau geschickt hast. Ist schon ein bisschen her. Das freut mich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber jetzt freut mich, dass es angekommen ist. Ja, wir haben auf Fatzebook, habe ich dir mal geschrieben und so. Das ging dann alles relativ zügig, muss ich sagen, war alles prima. Sehr gut. So, als nächstes geht es um deinen Freund, und zwar um den Jan Böhmermann. Mhm. Was jetzt die Frau Merkel da angeleiert hat mit diesem Erdogan. Ja. Also, finde ich sehr fragwürdig. Ich meine, man hat ja die Türkei ausreichend bezahlt dafür, dass sie da Asylanten anständig unterbringt und unter Lebens, wie soll ich sagen, also unter angenehmen Bedingungen da einkaserniert, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Ne? Okay, ich verstehe, was du meinst. Genau, so, und jetzt ist es ja so, warum lassen wir uns, natürlich sind wir von dem Herrn Erdogan jetzt so ein bisschen abhängig geworden, durch unsere Kanzlerin, die ja großspurig angekündigt hat, Leute, kommt alle her zu mir, ist natürlich gnadenlos in die Hose gegangen. Mhm. Das nächste ist, ich habe die Sendung verfolgt, wo der Jan verlesen hat, was man nicht sagen darf. Mhm. Ne? Also jetzt, das heißt, du kennst dieses Gedicht. Ich kenne dieses, naja, Gedicht, wenn man so sagen will. Ja. Also Didi Hallervorden hat ja jetzt auch ein schönes Lied gemacht. Wie fandest du denn dieses Gedicht? Naja, wenn man es, wenn ich jetzt auf meine Person beziehen würde oder müsste, ne, also wenn ich mich jetzt mal an den Herrn Staatspräsidenten von der Türkei reinversetze, mhm, und höre, dass jemand was sagt, was man zu mir nicht sagen darf. Mhm. Und als normal denkender Mensch sage ich, na siehste, der hat's verstanden, so lasse ich nicht mit mir reden. Ne? Als normal denkender Mensch. Ja. Dass er sich natürlich jetzt die Jacke anzieht. Sag's mal klarer. Ja, findest du es ja gut, findest du es nicht gut? Findest du es schlimm oder sagst du, das kann man so ertragen? Nein, ich finde in dem Konsens, wie er das rübergebracht hat, dass es eben Sachen sind, die man nicht sagen sollte oder nicht sagen darf. Oder eben in Deutschland sagen darf, weil unter dem Deckmantel der Satire. Das heißt, das ist okay. Finde ich nicht schlimm. Für dich heißt das ist okay, was Böhmermann gemacht hat. Ja, ja, so also würde ich das verstehen, was du gesagt hast. Ja, ist auch richtig, da hast du vollkommen recht. Und ich höre daraus eine Kritik an der Bundeskanzlerin, sie hätte das Strafverfahren nicht durchwinken sollen, was sie heute getan hat. Ja, mit welchem Recht? Weil sie Bundeskanzlerin ist? Ein Erdogan ist ein EU-Bürger und ein EU-Bürger kann zivilrechtlich vom Europäischen Gerichtshof eine Klage anstrengen gegen Herrn Böhmermann. Nee, ohne Probleme. Jetzt gerät aber alles durcheinander. Also es geht nicht um den Europäischen Gerichtshof und es geht nicht um eine zivilrechtliche Klage, sondern es geht um den Paragraph 103 in Deutschland, der antiquiert noch im Grundgesetz ist, wo unter Strafe gestellt wird, wenn ein fremdes Staatsoberhaupt beleidigt wird. Angegriffen und beleidigt wird. So, darum, ja, genau. darum ging es jetzt. Mhm. Und diese, ob eine solche Klage gestattet wird, muss die Bundesregierung genehmigen oder nicht genehmigen oder durchwinken oder ermöglichen. Ja, ja. Und ja, das hat sie jetzt heute ermöglicht. Ja, und das hätte ich nicht getan. So, und da gibt es jetzt sehr viel Kritik. Ich finde das, mir gefällt das auch nicht. Weil ich macht sie sich doch zum Kasper ihre eigenen Asylpolitik. Das ist jetzt zwar blöd, ne? Also so eine Satire in Verbindung zu bringen mit Asylpolitik, finde ich immer ein bisschen, hat einen Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, der Vorwurf, der ihr gemacht wird, ist, dass sie quasi einen Kniefall vor Herrn Erdogan gemacht hat. Genau, sie und macht sich zum Kasper, weil er die Leute da aufheben soll, aufbewahren soll in der Türkei und nicht, dass sie hier nach Deutschland kommt. Und dass sie erpressbar ist. Richtig, genau, ja, sie macht sich erpressbar. Also, das war heute wahrscheinlich nur ein kleiner Schuss vor dem Bug. Aber so wie ich den Herrn Erdogan kenne und mir seine Sachen da so ab und zu mal zu Gemüte führe auf anderen Kanälen, wird das dabei nicht bleiben. Auf jeden Fall wird er sich die Hand heute die Hände gerieben haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass die Bundeskanzlerin das nicht gemacht hätte, wenn es die Flüchtlingsproblematik nicht gäbe. Genau, und das finde ich ja so ein bisschen das Makabere, verstehst du? Und die Argumentation von den Kritikern finde ich sehr einleuchtend. Es gibt ja ohnehin eine Anklage oder eine Anzeige des Herrn Erdogan, die er privat gestellt hat und die wird ja sowieso verhandelt. Ja, das kann er ja auch machen. Wenn er sich beleidigt fühlt, na ja gut, das steht ja eben frei. Ne, ja. Aber dass er da jetzt sich auf das Podest stellt und sagt, auf der politischen Bühne, das ist so eine Art wie ein Schau, ne, zur Schaustellung seiner Macht. Na guck mal, ne? Vor aber mir muss sogar die Bundeskanzlerin kuschen und sagen, so. Ja, aber das zeigt, und das finde ich das Erschütternde daran, was für Machtverhältnisse im Moment herrschen. Ja, total verdreht, findest du nicht? Das finde ich schon sehr erschreckend, dass das so ist. Ich finde das auch mehr als erschreckend. Und es kann sein, dass das in der Tat, wie du gerade gesagt hast, erst der Anfang ist. Wer weiß, was da noch an Druck ausgeübt wird. Mhm. Okay, so sehe ich das. Sven übt klare Kritik an der Bundeskanzlerin. Auf jeden Fall. Ich danke für deinen Anruf, Sven. Jürgen, noch ganz kurz. Und zwar hattest du ein paar Sendungen vorher Leute, die eine Trigeminusneuralgie haben, also diesen chronischen Gesichtsschmerz. Mhm. Ich bin auch so ein Patient. Mhm. Also wenn du Leute hast, die da Hilfe brauchen oder die vielleicht noch wissen möchten, was man dagegen machen kann, wie man es behandeln kann. Und so kannst du die gerne mit mir zusammenschalten irgendwie. Hast du denn eine besondere Methode gefunden, eine Therapiemethode? Ich bin in einer Schmerzklinik hier bei uns in Löwenstein und habe mir einen Neurostimulator einpflanzen lassen. Unter die Haut wird am Gesäß implantiert, dann werden Kabel gelegt unter die Haut an den Schädel, an diesen Trigeminusnerv. Und wenn diese Schmerzattacke kommt, kann man mit Hilfe einer Fernbedienung diesen Schmerz überlagern. Also das macht den Schmerz, er ist nicht weg, aber es macht ihn angenehm. Was heißt angenehm? Aber erträglich. Man kann richtig gut, kann das ertragen und richtig gut Medikamente reduzieren. Ich habe früher Medikamente genommen, ich habe den ganzen Tag geschlafen und hatte trotzdem Schmerzen. Ja. Und seitdem ich diesen Neurostimulator drin habe, ist das Leben für mich wieder ein bisschen erträglicher geworden. Lieber Sven, das finde ich einen sehr guten Hinweis. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Und immer gerne. Ich freue mich, dass es dir besser geht und auch, dass es so bleibt. Na, das hoffe ich auch. Alles Gute. Ja, danke dir fürs Gespräch. Tschüss, Sven. Ciao. Jo, tschüss. Ciao. 1:31 Uhr. Hier ist unser Thema in der nächsten Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Körperflüssigkeiten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel ihren Urin trinken, die inkontinent sind, die unter der Bluterkrankheit leiden und auch gerne mit Leuten, die bestimmte Körperflüssigkeiten als Fetisch sehen, für die Körperflüssigkeiten ein Fetisch ist. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung anrufen, während der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Körperflüssigkeiten. Freie Themennacht heute, hier ist Martina. Martina ist 58. Guten Morgen, Martina. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Martina, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Bin ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu. Was ist dein Thema? Mein Thema ist der Tod und das Leben nach dem Tod. Mhm. Und zwar spreche ich deswegen dich an, weil ich gestern deine Emotionen gesehen habe zu dem Simon. Das war gestern ein Anrufer, vielleicht für die, die gestern nicht dabei waren. Mhm. 24 Jahre alt, schwerst erkrankt. Gehirntumor. Wird in der Endphase und hat nicht mehr sehr lange zu leben, ja. Hat nicht mehr sehr lange zu leben. Ja, und wollte sich auch das Leben nehmen. Das hat dich, glaube ich, sehr berührt, weil er so auch schon Schmerzen hat und dann auch Taubheit nachher dazu kommt und so. Genau, ja. Und dann wollte ich einfach mal über das Leben und die Aufgabe des Lebens und das Leben danach reden, obwohl ich das nicht Leben danach, nach dem Tod so benennen würde. Ich will mal eben kurz sagen, was überhaupt das Menschsein bedeutet. Oh, du weißt es. Da bin ich gespannt. Ja, natürlich. Also ich muss noch dazu sagen, ich bin Hospizhelferin. Mhm. Also auch sehr, sehr vertraut mit der Thematik. Ja, ich habe die Ausbildung erst vor kurzem gemacht, aber ich tue es eigentlich im Prinzip schon länger, Menschen begleiten, weil sich das in meinem Leben so ergeben hat. Eine war meine Mutter und es war eben ein älterer Herr, bei dem ich gearbeitet habe, den habe ich auch begleitet. Mhm. Es ist jetzt, bringe es auf einen Punkt. Wir sind spirituelle Wesen in dem Körper eines Menschen. Und wir haben nur die Aufgabe, dieses Menschsein zu erfahren, zu erleben und uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, nämlich spirituelle Wesen. Alle Menschen müssen dazu kommen, spirituell wieder zu werden, zu sein, zu leben. Ist das ein schöner Ansatz, den du sagst, aber es hat so was Missionarisches. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, das sehe ich überhaupt nicht so, ich habe nichts Spirituelles, ich lebe in dieser... Das müssen die Menschen nicht so sehen. Das ist nicht wichtig, das zu sehen. Woher weißt du, dass das stimmt? Wenn du das, ja, Entschuldigung, was? Woher weißt du das, dass das wirklich so ist? Weil ich die Anbindung nach oben spüre. Du persönlich, als Martina. Ja, Martina ist schon wieder fast zu viel. Ich bin nicht Martina, ich bin ein Wesen. Du bist ein Wesen, ein Sein. Okay. Also Wesen ist auch schon wieder zu viel. Ich bin Sein. Mhm. Ne, also das ist über drüber. Mhm. Wir können uns das nur ein Stück weit erklären. Ich meine, du hast sicherlich schon viel von Nahtoderlebnissen gehört. Kübler-Ross sagt dir bestimmt auch was. Mhm, natürlich. Genau. Und kennst du das tibetische Totenbuch? Aber ich kenne es sehr gut sogar, ja. Ja, genau. Und gerade im tibetischen Totenbuch steht auch zum Beispiel, dass das Leben ein vorbereitet auf den Tod, auf diese Tür, durch die du gehen musst. Ja, okay, nur ist das tibetanische Totenbuch natürlich ein religiöses Buch, genauso wie die Bibel ein religiöses Buch. Ja, das ist so oft buddhistisch, ne? Das kann man nun glauben oder man kann es nicht glauben. Nee, aber ich bin nicht mehr im Glauben, ich bin im Wissen. Für dich und deine Person. Ich bin im Wissen. Für dich und deine Person, ja. Ja, ich sehe mich nicht als Person, ich identifiziere mich nicht damit. Du bringst okay, da so viel. Aber du kannst nur eben über dich reden. Du kannst nicht über an sich, wie also es nee, an, wie nee, es ich an kann sich natürlich ist. Nicht. Nicht über andere reden, wie die diese Anbindung spüren oder das sehen. Okay, dann sagst du vielleicht noch ein bisschen genauer. Was glaubst du denn, fragen wir es mal ganz platt und konkret. Was weißt du denn? Was glaubst du, was passiert, wenn wir sterben, wenn wir tot sind? Wenn wir sterben und wenn wir dann tot sind, was passiert? Mir gefällt das Wort Glaube nicht. Ich weiß. Okay, was weißt du denn? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Sein, also dass wir nicht dieses Menschsein sind. Wir sind immer mehr als dieses Mensch. Du bist nicht dieser Körper, du bist nicht dieser Geist, du bist nicht diese Seele, du bist nicht diese Gefühle, diese Gedanken, das bist du nicht. Das sind nicht deine Gedanken, das sind nicht deine Gefühle, das sind Gefühle, die sich ausdrücken in dem Körper. Das sind Gedanken, wo du denkst, die kommen aus dem Kopf. Aber Gedanken sind einfach Sachen, die vorbeiziehen und die du beobachten kannst. Wo man dann immer oft sagen, Leute, ich habe den gleichen Gedanken wie du. Der Gedanke ist da. Und sie sehen beide nur den gleichen Gedanken. Was weißt du denn, was nach dem Tod ist? Also, was nach dem Tod kommt, da haben viele Menschen drüber geschrieben. Und ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe andere Dinge, spirituelle Dinge erlebt. Aber was ich weiß und was ich gelesen habe, und das ist so, also ich sag mal wissenschaftlich schon fast bewiesen, obwohl das Sein du nicht wissenschaftlich beweisen kannst. Du gehst durch einen, du gehst erstmal aus deinem Körper raus, schwebst über dir, beobachtest du noch die Szene? Das sind die Geschichten, die wir immer wieder hören. Ja, das sind die Geschichten, die wir immer hören von Nahtoderleben. Du beobachtest die Szene und irgendwann wirst du, entweder wenn du das Nahtoderlebnis hast, kommst du natürlich wieder zurück, aber normalerweise wirst du wirklich irgendwann in einen Tunnel gezogen und gehst ins Licht. Was ist dann dieses Licht? Oder was kommt hinter dem Licht? Hinter dem Licht, das weiß keiner. So, ich sage nur, das ist einfach Sein. Das weiß keiner. Oder vielleicht wissen das Leute und haben es noch nicht gesagt. Ich lese nach dem tibetischen Totenbuch, habe ich jetzt ein Buch gelesen von Modi. Modi schreibt nicht von Nahtoderlebnissen an sich, wie Menschen die erlebt haben, sondern von, er nennt es, ich habe es mir aufgeschrieben. Er nennt es empathische Erlebnisse mit Sterbenden. Und das sollte sich jeder mal dieses Buch holen, weil es einfach Hoffnung gibt. Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. So, nun gibt es ja viele Menschen, die sagen, das ist alles Humbug. Wir leben, das ist unsere Zeitspanne und danach ist es so wie Stecker raus und man stirbt und das war's dann. Ja, das dürfen die ja auch so denken. Wenn sie sich aber auf ihre Spiritualität einlassen, werden sie dahin kommen. Das heißt, du hast keinen. Ich brauche es niemandem zu beweisen. Ich sage nur, jeder, der sich darauf einlässt und der denkt, da gibt's noch mehr. Ich glaube, auch Domian, du weißt, es gibt noch mehr. Das ist nicht begrenzt. Es gibt Menschen, die sehen Wesen. Es sehen Menschen, die Engel. Ach so, was ich noch sagen wollte. Wenn man nach dem Nahtoderlebnis, also nach dem Tod ist immer jemand da, der dich abholt. Woher weißt du Entweder, das? Entweder, ja, auch aus diesem Buch von Moody und überhaupt über meine Erfahrung. Du hast dein Wissen aus den Büchern. Ich habe dieses Wissen auch aus mir. Aber du warst noch nicht tot und du kannst nicht erzählen, dass dich jemand abgeholt hat. Ja, aber Spirituelle. Ja, oh Mann, das ist so ein blödes Wort. Ich staune darüber. das merke, meine Spiritualität wahrnehme. Mhm. Nehme ich das auch wahr als Wissen und nicht als, ne? Kann natürlich also, auch, kann natürlich, lass mich doch mal gehen mehr über die Gefühlsdings. Ich fühle viele Dinge und ich zweifle meine Gefühle nicht an. Gut. Es kann aber auch alles eine Fantasie in dir sein. Nein. Ist keine Fantasie in mir. Ich sag, es kann vielleicht eine sein. Nein. Da bist du dir sicher. 100%. Okay. 100%. Mhm. Gut, ich will dir deine spirituelle Empfindung wirklich nicht absprechen, aber wo es mir immer so sträubt ist, wenn das missionarisch wird. Dieses Thema ist kompliziert und man kann sehr wenig Aussagen darüber machen. Man kann vielleicht so sein eigenes Empfinden und eigenes Erleben zum Ausdruck bringen und das gilt es auch zu respektieren, das finde ich schon. Wenn das so für dich deine Sichtweise des Seins und des Lebens ist, finde ich das absolut zu respektieren. Das ist nicht, bin nicht nur ich, das sind ganz, ganz viele Menschen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Menschen um mich herum, die das genauso denken. Aber das heißt doch dann für dich, dass du keine Angst vor dem Sterben und dem Tod hast. Nein, habe ich auch überhaupt nicht. Mhm. Ich habe noch nicht mal Angst vor dem Sterben. Weil wenn ich die Spiritualität erkannt habe, dass ich nur ein spirituelles Wesen in einem menschlichen Körper bin, wenn ich das erkannt habe, und das habe ich erkannt, dann ist das Sterben für mich nicht mehr schlimm. Okay, das habe ich verstanden. Was sagst du denn zu Menschen, die sich selbst das Leben nehmen möchten? Wenn sie sich das Leben nehmen möchten, weil das Leben nicht mehr lebenswert ist, weil es Sterben bedeutet, Schmerzen bedeutet, dann finde ich das okay. Mhm. Und dann ist das auch okay. Man redet ja immer von Reinkarnation. Das findet auf jeden Fall auch statt. Und diese Menschen. Da bist du ja auch sicher, dass es eine Reinkarnation gibt. Ja. Also eine Wiedergeburt, glaubst du? Eine Reinkarnation ist nicht für mich nicht eine Wiedergeburt. Sondern es ist einfach nur, dass ein Wesen wieder einen Körper ergreift, um nochmal eine Erfahrung zu machen. Okay. Schöner ausgedrückt. Ich meinte dasselbe. Aber davon gehst du auch. Ja, ist gut, meint man dasselbe. Gehst du auch aus. Ja. Hm. Aber ich denke zum Beispiel, ich werde keine Erfahrung mehr machen müssen, weil. Und ich denke, wir sind in einem Jahrhundert, ich sage es jetzt extra Jahrhundert, weil das bald passieren wird, dass immer mehr Menschen dieses Wissen haben und dann nicht mehr zurückkommen werden. Okay. Jetzt da wird es keine Reinkarnation mehr geben. Jetzt wird es esoterisch. Martina. Das ist so typisch, Mann, jetzt wird es esoterisch. Aber was ich doch mal sagen wollte, weil du gestern so emotional warst, wenn dieser junge Mann weiß, so wie er gelebt hat, so wird er auch sterben, dann wird er das Leben und die Schmerzen und alles anzunehmen. Es gibt einen Lebensplan und danach findet dein ganzes Leben statt. Es hat alles seinen Sinn, auch Krankheiten haben ihren Sinn. Okay, das fällt mir immer sehr schwer, das jemandem Schwerstkranken zu sagen, der extrem leidet. Ich kann dem nicht sagen. Ja, das weiß ich. Ich kann dem nicht sagen, auch das hat seinen Sinn. Das kriege ich wirklich nicht über die Lippen. Okay. Das glaube ich dir. Und ich glaube, Domian, darf ich jetzt mal was sagen? Ich glaube, deswegen beendest du deine Sendung. Weil du gewisse Dinge nicht sagen kannst und auch nicht in diesem Format. Und jetzt, ich glaube, du bist derjenige, der an die Menschheit weiterbringen muss, die du in diesem Rahmen nicht mehr sagen kannst. Nee, Martina, ich habe hier wirklich einen großen Freiraum, Gott sei Dank. Und ich glaube dir das. Gerade auch was die Spiritualität anbelangt, auch was. Nee, ich rede nicht von Spiritualität. Ich rede von anderen Sachen. Ich rede auch von anderen Sachen, das kann ich hier gut sagen. Okay. Belassen wir es dabei. Ich danke. Ich bedanke mich für den Anruf und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für deine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich brauche keine Kraft. Okay, Entschuldigung. Die habe ich. Alles Gute. Ja. Auf Wiedersehen. Okay, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sigrid. Sigrid ist 65. Guten Morgen, Sigrid. Morgen. Guten Morgen, Sigrid. Morgen. Du klingst aber sehr ernst. Ja, ich bin auch ernst. Wenn ein Mann gestorben ist, wird man ernst. Das glaube ich. Wann ist das passiert, Sigrid? Vor ungefähr 5 Tagen. Also ganz frisch? Ja. ist dein Mann plötzlich verstorben. Ja. Was ist genau passiert? Ja, also er ist morgens nicht wach geworden. Entschuldigung. Ist morgens nicht wach geworden und nahm Becken auch noch nicht. Und ich habe einen Kaffee schon vorher fertig gemacht und habe nochmal versucht zu wecken. Klappt schon einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt da. Ich habe den Krankenwagen gerufen. Die kamen dann an und konnten direkt den Tod feststellen. Was glaubst du? Er ist einfach eingeschlafen. Ach so, also ist es kein Gehirnschlag oder Herzschlag gewesen? Nein. Also im Herzmuschmack gehabt, haben sie ja nicht gestorben. Bitte? Ja, Herzversagen ist ja schon gewesen, sonst wäre ja nicht gestorben. Ja, Herzversagen, aber kein Schlaganfall oder dergleichen. Nein. War dein Mann schon geschwächt oder krank in irgendeiner Form? Mein Mann hatte LE gehabt. Was ist das? Lupus Erythematosus. Ist also ein Hautausschlag, der aber nicht ansteckend ist. Den hat er schon jahrelang gehabt. Aber davon stirbt man eigentlich nicht. Nein, normal nicht. Und sonst war er einigermaßen fit? Ja, er war einigermaßen fit. Ja, da war er. Wie hast du das dann empfunden, als dir klar war, dass dein Mann tot im Bett liegt? Ja, ich habe erst mal einen Schock gekriegt, was normal ist. Vor allem habe ich ja, muss ich mal überlegen, weil die Nacht über den Toten geschlafen haben, wusste da nicht. Das war vor allen Dingen schlimm gewesen. Kann man denn ungefähr sagen, wann er verstorben ist? Ja, ich denke mal, den Morgen um 8:30, 9:00 habe ich ihn im Bett gefunden, tot. Also denke ich mal, dass er über Nacht gestorben ist. Aber du weißt nicht genau, wann in der Nacht? Nein. Weil ich habe ja auch geschlafen. Ja, man kann, der Arzt hat auch nichts gesagt, dass er vielleicht drei Stunden oder so, das weiß man nicht. Denn normalerweise, wenn er ja schläft, weil der Piepen manchen auch machen, er schnarcht. Mhm. Und dann hat ihn den Abend gar nicht geschnallt. Kam er schon ein bisschen komisch, weil er so ruhig geschlafen hat. Das heißt, sein Körper war auch schon ausgekühlt? Ja. Wie ging das dann weiter? Ich vermute mal, dass dann noch Polizei kam sicherlich. Und ja, also die Polizei kam, der Krankenwagen kam. Und dann haben sie noch verschiedene Fragen gestellt und so weiter. Mit dem Alter und ob er krank gewesen ist und so weiter und so fort. Und dann haben sie ihn direkt mitgenommen. Nach wie vielen Stunden wurde er dann abgeholt? Nach ungefähr 4-5 Stunden. Ja. Circa. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein. Und wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir waren also 17 Jahre verheiratet. 17 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Ja, es sind gerade mal 5 Tage vergangen. Ja. Hast du schon ein wenig das überhaupt realisiert, dass er tot ist? Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich meine, dadurch war ich jetzt auch gestorben, es hatte ich auch viel Lauferei mit Beerdigung und. Ne? Ja, natürlich, ja. Man nimmt dann auch ein bisschen mit. Ich sitze hier zu Hause mit meiner Katze zusammen, ich bin total am Zittern, am ganzen Körper. Ne? Hast du schon geweint? Ja, schon öfters. Ja. Fast täglich, seitdem er tot ist. Mhm. Gibt es denn nahe Verwandte oder Menschen, mit denen du auch darüber jetzt hast sprechen können? Ja, er hat also Geschwister, die wohnen in Rheinland-Pfalz, die rufen ab und zu mal an, weil der Weg nach Remscheid zu kommen ist denen zu weit. Rheinland-Pfalz, du lebst in Remscheid und so, das ist natürlich eine gewisse Entfernung, ja. Ja, eben deswegen, rufen sie ab und zu mal an, aber auch selten. Ne? Dann habe ich eine Tochter, die wohnt in Wuppertal, die ruft auch ab und zu mal an, die kann auch nicht kommen, weil die auch berufstätig ist. Mhm. Und auch selber Kinder hat, aber sonst ist da gar nichts mehr. Das klingt nach Einsamsein. Ja, war sehr einsam. Hast du Angst vor der Einsamkeit, die jetzt auf dich zukommt auch? Ja, natürlich. Mhm. Ich hab eine Wohnung mit einem Balkon und ich bin auch ein Raucher. Und wenn ich dann rauche, gehe ich am Balkon rauf, weil ich die Wohnung nicht vollqualen will, auf Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Selbst dann habe ich Angst, dass einer von hinten kommen könnte. Ne? Ich tue die Tür alles verriegeln und verrammeln. Mhm. Eine Panik. Mhm. Ob die mal irgendwann weggeht, weiß ich nicht. Ich will ja hoffen. Wie waren diese 17 Jahre der Gemeinsamkeit? Bitte? Wie waren eure 17 Jahre der Gemeinsamkeit? Ja, die waren offensichtlich ganz gut. Ich meine, Streitereien gibt es überall, mal in jeder Ehe. Davon kann die keiner von freisprechen. Aber die ganze Zeit, letzten 1-2 Jahre haben sie gar nicht gestritten. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt 2 Fernseher, er hat mal ganz Sport geguckt ins Schlafzimmer, ich gucke im Wohnzimmer, meine Filme war okay gewesen, gab es auch nicht Streit deswegen. Mm-hmm. Ja, ich bin kein Typ, der gerne Sport guckt, ich gucke lieber Filme oder sonst irgendwas. Ja. Oder dich zum Beispiel. Mm-hmm. Ja. Habt ihr beiden so über die Möglichkeit gesprochen, wie das ist, wenn einer zuerst geht? Ja, er hat nur mal zu mir gesagt, wenn er mal vor mir sterben sollte, dann wollte er unbedingt verbrannt werden. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das war schon mal ein Wunsch, den er geäußert hat. Ja, richtig. Mhm. Den wirst du ihm erfüllen. Ja, klar. Ja. Den letzten Wunsch sollte man erfüllen. Natürlich. Zumindest, wenn man noch machen kann, ne? Wie planst du denn jetzt überhaupt die Beerdigung? Ja, ich war beim Beerdigungsinstitut gewesen, habe mich da erkundigt, was eine Lage ist, und die leiten alles in die Wege dann für mich. Glaubst du, dass viele Leute kommen werden? Ich denke mal, von meiner Seite glaube ich kaum, weil meine Tochter und mein Mann sich nicht gut verstanden haben. So. Die haben so wie Hund und Katze gewesen. Mhm. Die wird also schon mal nicht kommen. Die Einzigen, die kommen würden, wäre seine Schwester. Du meinst, deine Tochter kommt gar nicht? Nein. Das ist aber auch hart. Ja. Auch selbst wenn die beiden sich nicht gut verstanden haben, sie müsste doch eigentlich wegen dir kommen. Ja, das habe ich auch gesagt, sie will einfach nicht. Ich kann sie auch nicht zwingen, ne? Nee, natürlich nicht. Wie war denn dann in den letzten Jahren dein Verhältnis zu deiner Tochter? Ja, wir hatten auch schon mal ein bisschen mehr oder weniger gestritten, Meinungsverschiedenheiten gehabt und so, aber das hat sie irgendwann wieder gewählt gehabt. Ne? Habt ihr euch denn auch mal ab und zu gesehen? Ja, das haben wir auch wenn es selten vorkam. Ich bin mal nach Wuppertal gefahren, wo sie wohnt. Hm. Oder sie kam mal nach Remscheid, je nachdem. Also ging mal ein bisschen im Wechsel. Aber ich habe immer mehr nachgelassen. Hat deine Tochter auch Kinder? Ja, der zwei. Die sind ja auch schon ein bisschen älter wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Und da ist auch kein guter Kontakt? Ja, Entschuldigung. Wenn die Mutter nichts macht, machen die Kinder auch nichts. Sie lernen alles von der Mutter. Ja, in der Regel ist das. Wenn die Mutter sich verhält, verhalten sich auch die Kinder. Ne? Wie alt sind denn die Enkel? Die eine ist 15, das Mädchen. Okay, dann machen die und das. Und der Junge ist 12. Okay, gut, dann machen die es wie die Mutter. Ich dachte, die wären schon älter. Nee, nee. Ja. Die sind noch im Haus in der Schulpflichtig zum Teil. Mhm. Ja. Und der Mann von meinem, also mein Schwiegersohn, wenn ich mal da gewesen bin, er hat überhaupt kaum mit mir gesprochen, warum auch immer. Du saß in dem Wohnzimmer, Fernsehen geguckt. Mhm. Und ich saß mit meiner Tochter, wir haben in der Küche uns unterhalten. Klingt alles nicht so gut. Nee, nee. Nee. Ja. Ich habe auch eigene Geschwister, von denen habe ich jahrelang nichts gehört. Mhm. Ich habe meine eine Schwester durch Zufall in Remscheid, wo ich wohne, in der Stadt mal getroffen, aber die grüßt einen gar nicht, wenn sie einen gar nicht kennt. Ne? Die guckt einen durch einen durch. Was ist denn da vorgefallen? Ich weiß es nicht. Ich so, wir waren also unter vier Geschwister und ich war die Jüngste. Mhm. Und sag ich mal, die Jüngste ist ein Nesthäkchen. Bei uns war es nicht gewesen. Mhm. Bei uns war die Jüngste schwarze Schaf in der Familie gewesen. Mhm. Ich habe mal gehört, meine Eltern sind auch schon tot, wie die am Leben waren und ich noch Kind war. Da haben sie mal gesagt, sie hätten mich wohl besser nicht geboren. Ach so. Das tut man ja auch nicht, ne? Das ist ja auch nicht schön. Das ist ja schlimm. Nee. Das tut einem ja auch weh. Ja, richtig. Ja. Liebe Sigrid, wie stellst du dir jetzt die Zeit nach der Beerdigung vor? Ja, also ich werde erstmal in eine kleinere Wohnung ziehen, mhm. hier rausziehen, weil die ganzen Erinnerungen weg sind. Ne? Ja, ja. Ich meine, vergessen kann man sowieso nicht. Nein. Aber es muss ja nicht so massiv sein. Mhm. Ne? Mhm. Dass ich erstmal aus der Wohnung rausziehe, mal gucken, ob ich noch woanders nach Rand hinziehe und nach Wuppertal in der Nähe von meiner Tochter, wo ich ganz so alleine bin. Mhm. Ich habe mir auch gedacht, ich bin ja jetzt auch allein, mir kann ja auch mal irgendwas passieren. Mhm. Und dann wollte ich jetzt nach meiner Tochter ziehen. Würde sich deine Tochter denn, wenn du in der Nähe wohnst, ein bisschen um dich kümmern? Ja, ich hab ihr dann gesagt, dann kriegst du von mir einen Zweitschlüssel, wo ich dann ab und zu in meine Wohnung reinkommen kann, mal gucken kann, wie das los ist. Ja, wenn sie es macht, dann fände ich das schon ganz gut. Ja, ich denke aber doch, wenn ich ein bisschen überreden, du wirst das schon machen. Ja. Ja, man muss nur ein bisschen überreden können. Liebe Sigrid, jetzt für die unmittelbare Zeit, wann ist die Beerdigung? Die ist nächste Woche. Nächste Woche. Für die Zeit, vor allen Dingen dann so direkt nach der Beerdigung. Da möchte ich, dass dich meine Psychologin noch ein wenig berät, was du da tun könntest. Ja. Ja? Ja. Gut, liebe Sigrid, dann ruft die Magdalena dich gleich nochmal an. Ich bitte dich aufzulegen. Ja. Und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit, dass du das geschafft. Alles Gute von Herzen. Danke, dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist Peter. Peter ist 50. Hallo, Peter. Ja, ich grüße dich, Jürgen. Hallo, Peter. Ich bin da auf was Spezielles gestoßen. Und zwar, mir ist eingefallen, du hast doch mal vor ein paar Monaten war das auch mal jemanden dran gehabt, der sich darüber beschwert hat, dass die Patrioten immer so in die rechte Ecke gestellt werden. Mhm. Und er hatte auch noch angeführt, dass er mal im Fernsehen, bei Phoenix war das wohl, da hatte der Gregor Gysi wohl mal erzählt, dass hier in Deutschland immer noch das Besatzungsrecht gilt. Mhm. Und ich habe da auch mal so ein bisschen recherchiert. Und ich bin dahinter gekommen, dass wir hier in diesem Lande ganz schön derbe belogen werden. Du sprichst ja auch immer das Grundgesetz an. Mhm. Weißt du eigentlich, woher der Name Grundgesetz eigentlich kommt? Das bezieht sich nämlich auf den Grund des Meeres. Weil hier ist eigentlich in der gesamten westlichen Welt haben wir den Uniform Commercial Code. Das ist internationales See- und Handelsrecht. Jetzt wird's aber ganz bizarr. Hast du deshalb hier bei mir angerufen? Ich wollte dir sagen, weil du auch immer das Grundgesetz so hochhebst. Ja, das ist ja auch ein tolles Grundgesetz. Ja, leider heißt es noch nicht Verfassung, aber ist ja egal, wie es heißt. Hauptsache ist es gut, was drin steht. Abgesehen von Paragraph 103, aber den sind wir ja bald los. Ja, nur das Problem ist, das Grundgesetz, das gilt nirgends mehr. Naja, das ist aufgehoben worden bei der Pariser Konferenz 1990. Und hat man in den Jahren 2006 und 2007... Da hat man dann die ersten beiden Bereinigungsgesetze auf den Weg gebracht. Pass auf, ich mache mal einen Stopp hier. Also Grundgesetz gilt nicht, das will ich gar nicht hören. So ein Blödsinn lasse ich ja gar nicht gelten. Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du noch ein anderes Thema hast, weswegen du eigentlich angerufen hast. Dann fangen wir doch einfach mit dem Thema an und vielleicht reden wir hinterher noch über die Politik. Weißt du, mir ist das so aufgefallen, weil es hängt auch alles mit dieser Flüchtlingskrise zusammen. Du antwortest mir gar nicht, ne? Du hattest. Weswegen hast du denn angerufen? Ja, weil ich das eigentlich mal loswerden wollte. Wie du, auch weil du ein Mitglied des Bundestages stellst du hin als Lügner, der da irgendwelche Schauermärchen erzählt. Wen stelle ich als Lügner dar? Ja, das war doch hier mit Gregor Gysi. Da hast du doch damals im Anrufer erzählt, ja, wie? Und wenn der sowas sagt, dem glaubst du das, ne? Zum Beispiel mit diesem Besatzungsrecht. Peter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welches Gespräch du dich beziehst und was Gregor Gysi gesagt haben soll oder nicht gesagt haben soll. Er ist nicht mein Parteifreund, aber er sagt oft durchaus kluge Sachen und darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Aber jetzt hast du deine Zeit verschwendet, merkst du? Die Musik ist im Hintergrund und ja, wir sind nicht zu dem gekommen, was du eigentlich wolltest. Ich bin eigentlich auch erst sehr spät drangekommen. Aber wenn man sich da mal wirklich schlau macht. Was war denn eigentlich der Grund deines Anrufes? Und weil das. Das ist sehr lustig, er will es mir nicht sagen. Ja, im Prinzip. Du wolltest einfach noch ein bisschen irgendwie mit mir. Nein, ich wollte. Ein bisschen schräg über Politik reden. Ja, was heißt über Politik? Auch was man mit uns so macht, dass wir eigentlich hier total verschaukelt werden. Von wem denn? Von mir aus von den Regierungen. Die arbeiten doch alle im Auftrag der Amerikaner. Das könnte ich auch alles belegen. Was hast du eigentlich meiner Redaktion erzählt, weswegen du in die Sendung willst? Dass ich wollte mit dir eigentlich auch über diese über die vermeintlichen Rechten sprechen, über diese ganze Situation. Ich höre gerade aus meiner Regie, das stimmt überhaupt nicht. Das hast du gar nicht gesagt. Jetzt hast du mich belogen. Aber jetzt ist die Sendung vorbei. Ja. Und dann muss ich mich von dir verabschieden. Peter, der kleine Lügenbold. So geht das hier nicht. In der Technik, Dennis Eickmeier. Ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Nächste Woche heißt unser Thema Körperflüssigkeit. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Bis Montag. Bis dahin, ciao.